gefeiert bald. Gebe kein Morgen, den Wecker nicht gestellt. Niemand, der mich weckt. Ich hab Hunger, Mama bringt mir mein Essen ans Bett. Ich hab keine Arbeit, Digga, Mann, was kostet die Welt? Wenn ich Kohle brauche, frag ich meine Mama nach Geld. Irgendwann bin ich reich und dann kriegt sie es wieder. Mann, ich werd Schauspieler, Rapper und wenn ich Drogen wieder. Alles cool, Digga, lass mal chillen, gib mal ein Bier. Ich muss mein Endo stillen. Digga, lass mal ins Casino, hab ein gutes Gefühl. Vielleicht krieg ich ja den Jackpot, ich hab Glück im Spiel. Feiern, das tut mir rot an, sag, dass du mir einen Kasten wieder mitbringen kannst. Sag, Kohle verzockt, naja, scheiß mal drauf. Ich hab was Arbeitsdrogen, Geld auf dem Konto drauf. Ich hab kein Bock auf Arbeit, Generation, die tun ein Arbeiten. Ich will noch Mama, ihr Sohn. Ich verdiene mir lieber mit Sachen, die Spaß machen, Lohn, den Rücken.